Du meinst, ich bin auf dem Malik. Yeah, ich bin sauber, ich nehme die 12 von Synthetics. Verletzte Brüder, eines Money und die Zenix. Die Bitch auf all Narcotics, sie ist exotic. Schau in